Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Angst. Deine Augen so ich lieb dich sehr. Romantik am Hals zum Strand, unser Blut tropft in den Sand. Dimmi, ti ricordi com'era bello? Pensando che tu te ne vai, mi viene da piangere, ti voglio bene. Wir sind eine Prostituierte.

The plans have been altered according to that man. Manipulate material. Yeah, yeah. To 90 degrees. Yeah, yeah. Mr. Inspector can't believe what he sees. He's gotta go back. Yeah, yeah. To the planning stages to see what went wrong. To see what went wrong. There on the floor. Yeah, yeah. Nuts and bolts become folded. Loose wires dangle on the wall. Mechanical breakdown. Yeah, yeah. All common things. Yeah, yeah. When the teaser is missed and malfunctions begin. Yeah, yeah. Yeah, yeah. We'll be right back. fighting. The thing that is fighting. Thoughts are like it's unclear. Sing a little laughter. Sing as we make. I don't feel demanding. Cutting washouts from your house. Till the laughter's a tear. Watch suspension. On the TV floor. I sing like velvet. No more hollow doors. No more hollow doors. No more hollow doors. Try to breathe, you know. Such a predicament. Sometimes what she sings. Instrument. Open the passage. Till you get down there. Fair and square. Repairs in there. No more hollow doors. No more hollow doors. No more hollow doors. Yeah. you don't think about it wrong. Guess which way you're turning. There's which way it's gone. I get annoyed, and someone reads. I get a pin in the neck, and someone reads. And I can feel. schwarz. Unsere Stiefel sind so schwarz. Links ein roten Blitz, rechts ein schwarzer Stern. Unser Tanz ist so wild. Unser Tanz ist so wild. Rechts ein roten Blitz und links ein schwarzer Stern. So grell, unsere Schreie sind so laut. Links ein roten Blitz, rechts ein schwarzer Stern. Ein neuer böser Tanz, ein neuer böser Tanz, ein neuer böser Tanz. Alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle. Unsere Kleidung ist so schwarz, unsere Stiefel sind so schön, unser Tanz ist so wild, unser Tanz ist voller Macht. Links den Blitz und rechts den Stern. Alle gegen alle, alle gegen alle. So schwarz, unsere Stiefel sind so schwarz. Links ein roten Blitz und rechts ein schwarzen Stern. Unser Tanz ist so wild, unser Tanz ist voller Macht. Links ein roten Blitz, rechts ein schwarzen Stern. Unsere Farben sind so geil, unsere Schreie sind so laut. Thank you. sich im Wald. Schnell, schnell, so viel wie du kannst.

du brauchst. Hast alles, was du willst. Schön, jung und stark. Du hast alles, was du brauchst. Du hast alles, was du willst. Du bist so schön und jung und stark. Vor dem Leben ist nichts. Nach dem Leben ist nichts. Verschwende deine Jugend. Verschwende deine Jugend. Und nimm dir, was du kannst. Solange du noch jung bist. Das Leben ist zu schnell. Das Leben ist zu schlau. Du hast alles, was du willst. Du bist schön und jung und stark. Vor dem Leben ist nichts. Nach dem Leben ist nichts. Verschwende deine Jugend. Verschwende deine Jugend. Verschwende deine Jugend. Solange du noch kannst. Lebe, wenn du kannst. Lebe, wenn du kannst. Du, was du kannst. Du hast alles, was du willst. Du bist schön und jung und stark. Mit deinem Plastikschuh. Das Leben ist schnell. Das Leben ist zu laut. Solange, was du kannst. Solange du noch kannst. Verschleudere deine Jugend. Verschleudere deine Jugend. Du hast Liebe, Sex und Tod. Du hast Liebe, Sex und Tod. Du hast Liebe, Sex und Tod. Du hast alles, was du willst. Du bist so schön und stark. Vor dem Leben ist nichts. Nach dem Leben ist nichts. Verschwende deine Jugend. Verschwende deine Jugend. Nimm dir, was du willst. Solange du noch kannst. Denn das Leben ist schnell und das Leben ist laut, solange du noch kannst. Du hast alles, was du willst. Verschwende deine Jugend. Verschwende deine Jugend. Verschwende deine Jugend. Verschwende deine Jugend. Ein bisschen. Thank you. Tasche, wir haben gefeiert in Luxushotels. Verbrechen, das lohnt sich, Verbrechen ist schön, Verbrechen ist sexy. Good. ist gut. Ich bin tot. Das ist gut. Ich bin tot. Das tut gut. Ich bin tot. Und das ist gut. Ich bin hier. Ich rufe dich, komm zu mir. Mein Mädchen, ich rufe dich, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich bin hier. In diesem schönen Garten. Alle schauen, wie wir tanzen, wie der Körper sich Just not appear between the speakers in a correctly tuned system. What's new, pussycat? cat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and powder your cute little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you, yes I do. What's new, pussycat? What's new, pussycat? What's new, pussycat? Girl I love best, tutti frutti. Men's Club, take one. We had to be pretty tricky to get these men to break a tradition. Just sort of pulling away. Yeah. Thank you. Is it over now? Is there no more to say? Is it over now? Has it ended this way?